Erster Jakobus, ein Diener von Gott und Jesus Christus, grüßt alle Gläubigen überall. Zweiter, meine Brüder, freut euch, wenn ihr schwere Zeiten erlebt. Dritter, ihr wisst, diese Prüfungen machen euren Glauben stark und geduldig. Vierter, bleibt geduldig bis zum Ende. Dann werdet ihr gute und perfekte Menschen sein. Fünfter, braucht jemand von euch Weisheit? Fragt Gott. Er gibt allen Menschen gerne. Sechster, fragt mit Glauben und ohne Zweifel. Wer zweifelt, ist wie eine Meereswelle. Siebter, so ein Mensch soll nicht denken, dass er etwas vom Herrn bekommt. Achter, er kann sich nicht entscheiden. Er ist unsicher in allem, was er tut. Neunter, ein armer Bruder soll stolz sein. Gott macht ihn vor sich wichtig. Zehnter, ein reicher Mann soll bescheiden sein. Er vergeht wie eine Blume im Gras. Elfter, die Sonne wird heiß und das Gras vertrocknet. Der Reiche wird auch verschwinden. Zwölfter, glücklich ist der Mann, der fest bleibt. Er bekommt das Leben von Gott. Dreizehnter, Gott lockt niemanden zum Bösen. Sagt nie, Gott prüft mich mit dem Bösen. Vierzehnter, die eigenen schlechten Wünsche locken jeden Menschen. Fünfzehnter, zuerst kommt der Wunsch, dann die Sünde. Die Sünde bringt am Ende Tod. Sechzehnter, meine lieben Brüder, lasst euch nicht täuschen. Siebzehnter, alles Gute kommt von Gott. Er ist der Vater des Lichts. Er bleibt gleich. Achtzehnter, er gab uns das wahre Wort. So sind wir seine wichtigsten Geschöpfe. Neunzehnter, hört schnell zu. Sprecht langsam. Werdet nicht schnell wütend. Zwanzigster, wenn ein Mann wütend ist, tut er nicht das Gute von Gott. 21. Werft alles Böse weg. Nehmt Gottes Wort an. Es kann euch retten. 22. Hört das Wort nicht nur an. Tut auch, was es sagt. 23. Wer nur hört und nicht handelt, ist wie ein Mann am Spiegel. 24. Er sieht sich an und geht weg. Er vergisst sofort sein Gesicht. 25. Wer Gottes Gesetz genau ansieht und danach handelt, wird bei der Arbeit glücklich. 26. Wer seine Zunge nicht kontrolliert, lügt sich an. Sein Glaube ist wertlos. 27. Helft Waisen und Witwen in ihrer Not. Bleibt sauber von der Welt.